da hör mal her, komm und spiel mit mir. Ich langweil mich so sehr, komm und spiel mit mir. Wenn ich noch länger rumsitz, dann werd ich noch ganz krank. Dagegen hilft nur eins, komm und spiel mit mir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ich brauch Musik und Tanz und einen, der mich küsst, und ich weiß, du kannst das alles, wenn du willst, sei nicht so lahm und komm. Sonst tut es dir noch leid, wenn du weißt, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß es noch genau. Wir spielten schon als Kinder, das Spiel ist Mann und Frau. Sei nicht so lahm und komm. Sonst tut es dir noch leid, wenn du weißt, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Wir wollen heute feiern, weil's was zu feiern gibt. Haben immer gute Laune, deshalb sind wir beliebt. Wir machen durch bis morgen früh, bis das der Oberbricht. für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Hi, Honey, weißt du, was mir fehlt? Hi, Honey, weißt du, was mich quält? Ich denk die ganze Zeit nur noch an Zärtlichkeit, doch um mich her ist alles so leer. Mein Herz pumpt SOS, komm bitte per Express, denn ich wär gerne bei dir. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich. Entweder kriegt man ein Magen. kichert rund um die Uhr. Die Bedienung flirtet mit den Gästen rum. Und nüchtern gilt ihr als Beleidigung. Wir tanzen auf dem Tisch und alle finden's toll. Ein paar sind noch von gestern Abend voll. Jetzt singen alle mit, das wird ein Riesenspaß. Wir haben Alkohol und Frauen am Start. Und nur für ein paar Euro, ja, das glaube mir, kriegst du nen ganzen Meter Bier. Ich nicht mehr Single bin. Er spricht sie an, er fasst sich Mut. Das ist die Ruth, sie küsst so gut. Und zitternd unter ihrem Kuss denkt er nicht dran, wie's kommen muss. So gehen die Jahre hin ins Land. Zwar ist der Krause noch charmant, er liebt sie auch, das ist ja klar. Doch denkt er dran, wie's früher war's. War auch nicht schlecht, so halb allein. Nur immer Ruth, das muss nicht sein. Und er weiß, wie ihm geschieht, singt er das. Abseits, du läufst nicht frei. Du wechselst mich. gestern am Strand war, blieb ich zu lang in der Strandbar. Ich schlief nackt im Sand ein, das war echt genial. Heute bin ich am Ende und die Sonne, sie blendet. Aber wisst ihr was, das ist mir scheißegal. Zu trinken. Langsam werde ich munter, ich schau an mir herunter und entdeck am Bauch ein neues Tattoo. Woher habe ich das denn? Und warum steht da Karsten? Ja, und warum trag ich rosa Dessous? Befreien. Er dachte, Gewissen sei ich hier fehl am Platz. Darum bin ich gefeuert und wieder stimmt der Satz. Ja, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und dass im Leben immer nur die Frechheit siegt. Und dass man dann und wann mal auf die Schnauze fliegt. Ja, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Ja, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und dass im Leben immer nur die Frechheit siegt. Und dass man dann und wann mal auf die Schnauze fliegt. Ja, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Ich kaufte mal eine Karre, bezahlt hatte ich sie schon. Da meinte der Verkäufer, eine Top-Investition. Ich fuhr das Ding vom Grundstück, da ist es schon passiert. Nach circa 100 Metern ist der Motor explodiert. Und wieder stimmt der Satz. Ja, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und das im Leben immer nur die Frechheit sieht. Und dass man dann und wann mal auf die Schnauze fliegt. Ja, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Ja, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und dass im Leben immer nur die Frechheit sieht. Und dass man dann und wann mal auf die Schnauze fliegt. Ja, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und denk dran, wenn der Schnee schmilzt, seht ihr, wo die Kacke liegt. Wir waren zwei Detektive, die Hüte tief im Gesicht. Alle Straßen endlos, Barrikaden gab's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar, ein Barbie-Blitz und Donner. Und immer nur auf brennend heißer Spur. Wir waren so am Horizont, bis es dunkel war. Und dann was passiert, hab es nicht kapiert, ging alles viel zu schnell. Doch zwei wie wir, die dürfen sich nie verlieren. Hinterm Horizont geht's weiter, ein neuer Tag. Hinterm Horizont immer weiter. Das mit uns ging so tief rein. Das kann nie zu Ende sein. So was Großes geht nicht einfach so vorbei. Wieder, auch wenn ich dir dann geh doch. Und was gestern noch war, zählt heut nicht mehr bei dir. Dann geh doch. Wenn du glaubst, dass die Zeit für dich sinnlos verstreicht und ein Morgen, der dämmert, dem anderen gleicht und der Sinn meiner Worte dich nicht mehr erreicht, dann geh doch. Wenn du glaubst, dass du schnell das Vergangene vergisst, dann geh doch. Und das Gras scheint dir grüner dort, wo du nicht bist, dann geh doch. Wir hatten viel, darum fällt es mir schwer. Aber wenn mit uns nichts mehr so ist wie bisher, denn der Wind weht auf einmal von anderswo her, dann geh doch. Geh doch, ich sage dir, geh doch. Unser Schweigen allein kann die Antwort nicht sein, versteh doch. Ich, dann geh doch. Und ein flüchtiger Rausch, ein willkommener Tausch, dann geh doch. Ich besitze dich nicht, du gehörst dir allein. Letzten Endes wird alles, wie du es willst sein. Es wär schön, wenn du bliebst, doch siehst du es nicht ein. Dann geh doch. Brennt noch Licht, du liegst wach, ich steh vor deiner Tür. Mein Stolz hält mich zurück und es tut weh, und doch werd ich wach. Baby, ich bin's, Bettler und Prinz. Das liegt an dir allein, oh bitte lass mich rein. Oh Baby, ich bin's, Bettler und Prinz. Das liegt an dir allein. Oh, bitte lass mich rein. Oh, ich war drüber weg, bis ich dich sah in der Diskothek, heut an der Bar. Ein Mann hielt dich im Arm, irgend so ein Typ. Mir wurde kalt und warm, ich hab dich doch noch lieb und wollte am liebsten schreien. Du bist doch immer mein. Und dass ich einsam bin, ein Bettler und kein Prinz. Doch, Baby, ich bin's, Bettler und Prinz. Das liegt an dir allein, oh bitte lass mich rein. Oh Baby, ich bin's, Bettler und Prinz. Das liegt an dir allein. Ich hab die Füße im Wasser und den Arsch im Sand. Hab nen Strohhalm im Eimer und ein Eis in der Hand. So erkennt ihr mich gleich, ich bin der König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand. Es ist 6 Uhr früh und mein Wecker geht. Doch ich bleibe noch liegen und komm wieder zu spät. Ich denke viel lieber an die Urlaubszeit. Noch ein paar Tage und dann ist es soweit. Mach die Augen zu und träum von der Playa, wo ich 2 Wochen lang mit meinen Freunden feier. Jetzt fragt ihr euch sicher, was ich da so tu. Das erzähl ich euch gerne, also hört mir gut zu. Ich hab die Füße im Wasser und den Arsch im Sand. Hab nen Strohhalm im Eimer und ein Eis in der Hand. So erkennt ihr mich gleich, ich bin der König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand. Hab die Füße im Wasser und den Arsch im Sand. Hab nen Strohhalm im Eimer und ein Eis in der Hand. So erkennt ihr mich gleich, ich bin der König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand.

bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Doch zurück. dass du mich willst. Und irgendwie fängt das mit uns von vorne an. Einmal ging's schief, das kann passieren. Zweimal werde ich dich nicht verlieren, weil keinmal uns das Leben jetzt mehr trennen kann. Für immer ist ziemlich lang. Dich gibt's nur einmal, für mich nicht zweimal. Ich hab dich so vermisst. Ich lieb dich einmal, weil das dann zweimal so schön wie keinmal ist. Als du nicht hier warst, nicht mehr bei mir warst. Mein Herz ist schreit nach dir, weil mein Herz dich nie vergisst. Komm doch. Cola. When I took a sip from her lips, she bis zum Mond. Schaue von dort, wo die Liebste jetzt wohnt. Flieg zu ihr hin, sage ich bin allein. Vogel der Nacht, sie muss mir verzeihen. Sing ihr mein Lied, sag es bricht mir das Herz. Vogel der Nacht, sing von Liebe und Schmerz. Vogel der Nacht, blink hinauf bis zum Mond. Schaue von dort, wo die Liebste jetzt wohnt. Noch nie bring sie zu mir zurück. Vogel der Nacht singt von Liebe und Glück. Ich will bei dir sein, bis ans Ende der Zeit.